Zwischen Tag und Traum spielt hier das Novalis-Streichquartett. Thank you. Zwischen Tag und Traum. Ein Werk für Streichquartett von Christoph Wünsch, hier interpretiert vom Novalis Quartett. Nachtgedanken durchziehen jetzt unser Concerto Bavarese hier auf Bayern 2. Ein Stück von Dieter Buwen für 4 Saxophone, hier in einer Aufnahme mit dem Akademiequartett. Thank you. Thank you. Thank you. Das waren Nachtgedanken für Saxophonquartett von Dieter Buwen, hier interpretiert vom Akademiequartett. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Musik von Elke Tober-Vogt. Ihre Orchestersuite Nummer 2 für Streichorchester spielen jetzt die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt für uns. Die Leitung hat Oliver Weder. Musik von Elke Tober-Vogt hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war ihre Orchestersuite Nummer 2 für Streichorchester. Oliver Weder dirigierte die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt. Über einen Text des Dichters Clemens von Brentano hat Rolf Rudin das folgende Werk für Chor a Cappella komponiert, der Spinnerin Nachtlied, hier mit dem Musiker Viva Chor Bamberg unter Fritz Braun. Der Spinnerin-Nachtlied, ein Werk für Chor a Cappella von Rolf Rudin, hier in einer Aufnahme mit dem Musiker-Viva-Chor Bamberg unter Fritz Braun. Für ein Soloinstrument und computergenerierte Klänge hat Wilfried Jentsch seinen Paysage-Zyklus geschrieben. Einen Teil daraus hören wir jetzt mit Bass, Flöte und Tonband. Es musizieren Karl Schicker und der Komponist Wilfried Jentsch. Thank you. Thank you.

Paysage FLV für Bassflöte und Zuspielband. Ein Auftragswerk der Groupe de Musique Expérimentale de Bourges an den Komponisten Wilfried Jentsch, der hier auch zu erleben war in dieser Aufnahme, zusammen mit dem Flötisten Karl Schicker. Kammermusik von Wilhelm Heinrich Vielhaber steht als nächstes auf unserem Programm. Das folgende Klarinettenquintett von ihm in C-Moll interpretieren hier Wolf-Dieter Vollmann und Detlef Messerschmidt Violinen, Martin Peetz Viola, Burkhard Sauber Violoncello und Edgar Eichstätter Klarinette. Thank you. Wolf-Dieter Vollmann und Detlef Messerschmidt Violinen, Martin Peetz Viola, Burkhard Sauber Violoncello und Edgar Eichstätter Klarinette haben dieses Klarinettenquintett in C-Moll gespielt, Kammermusik von Wilhelm Heinrich Vielhaber. A New Morning, ein neuer Morgen, der kommt bald. Und hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 kommt er schon jetzt. Der Pianist Peter Sauermann interpretiert A New Morning Opus 48 von Herbert Hechtel. Thank you.

A New Morning, ein neuer Morgen, das Opus 48 von Herbert Hechtel, hier interpretiert von Peter Sauermann am Klavier.